Deutschlandfunk Kultur. Tonart. Anderes Thema. Auch wenn Verfechter der heiligen Dreifaltigkeit aus Drums, Bass und Gitarre das vielleicht anders sehen, theoretisch kann in der Popmusik jedes Instrument eingesetzt werden. Das wussten auch die Beatles, als sie die Sitar für sich entdeckten, oder Kate Bush und ihr Didgeridoo auf The Dreaming, die Stones mit Marimba auf Under My Thumb. Auch die Harfe ist schon eingesetzt worden, von Joanna Newsom zum Beispiel. Die Schweizerin Linda Vogel hat ebenfalls keine Scheu vor der Harfe, und das hört sich dann so an. Mother cries and mother stares right into the wall. One eye always open and one eye closed, I know she seems tall. Her head explodes, she calls my name and whispers to my ear. Please turn off the light so the room gets dark, outside the day is bright. Mothers always live and mothers never die. Mothers always live and mothers never die. Mothers always live and mothers never die. Mothers Never Die, Linda Vogel mit ihrer elektroakustischen Harfe, Musik von ihrem ersten Album Maps to Others, das in 10 Tagen erscheinen wird. Schon heute, kurz vor der Sendung, war sie bei uns. Hallo Linda Vogel. Hallo. Was gefällt Ihnen eigentlich an der Harfe so? Puh, ich habe begonnen zu spielen, als ich 6 war, und habe das bei einem Besuch bei einer befreundeten Familie gesehen. Und wollte das dann unbedingt spielen, und sie ist einfach an mir haften geblieben. Wie lange dauert das eigentlich, bevor man da so halbwegs drauf spielen kann, auf so einer Harfe? Schon eine Weile. Also den Ton zu erzeugen ist ja eigentlich nicht schwer, man zupft einfach die Saite, also man muss ja nicht intonieren. Das heißt, man kann schnell so kleine Sachen spielen oder einstimmige Sachen und so. Und dann, wenn es halt... Wenn man mehrere Finger wird und es mehrstimmig wird und so, dann muss man schon ein bisschen üben. Jahre, Jahrzehnte. Ja, wird immer besser. Wie sind Sie darauf gekommen, die auch in popmusikalischen Zusammenhängen einzusetzen, die Harfe? Das war ein bisschen ein Prozess. Also ich habe am Konservatorium in Luzern klassische Musik studiert und wusste aber schon sehr schnell oder von Anfang an, dass das nicht wirklich mein Feld ist. Und dann war das auch ein bisschen eine Suche nach einer Musik, die ich damit machen kann und mittels elektronischen Sachen noch und Spielerweiterungen habe ich dann so langsam zu meiner Musik gefunden. Das war wirklich ein Weg. Wir hätten das natürlich auch gerne hier nochmal gehört und ich hätte es mir gerne nochmal ein bisschen näher erklären lassen, habe mir aber sagen lassen, der Aufbau dieser elektroakustischen Harfe, der dauert allein 1 Stunde oder sowas. Was ist da so kompliziert? Ja, also die Harfe an sich, die ist nicht kompliziert, die muss ich einfach hinstellen, aber es hat so eine Spielerweiterung dran, die sind eigentlich wie kleine Hämmerchen, die Bassseiten der Harfe spielen. Und die werden vom Computer angesteuert. Und diese Vorrichtung muss ich immer wieder anbringen an der Harfe vor jedem Konzert und alles einstellen und verkabeln. Und so ist das einfach, sind das wahnsinnig viele Kabel, die ich stecken muss, Sachen, die ich justieren muss. Und das braucht Zeit. Also dann nochmal nachgefragt. Während es ja bei der Stimme oft so ist, man singt ganz normal ein Mikrofon rein und die wird dann verfremdet oder mit Effekten belegt und dann entsteht was. Bei Ihnen ist das umgekehrt, genau, ja? Genau, ja. Ah, also erst die Effekte und dann schlagen kleine Heimerchen diese Saiten an und dann geht das nochmal durch die Effekte, oder? Genau, so ein bisschen so, ja. Also es sind keine Klänge, sind synthetisch sozusagen erzeugt, sondern es ist alles wirklich, kommt wirklich aus der Harfe und wird dann vielleicht noch durch einen Effekt nochmal ein bisschen entfremdet, aber es ist alles, ja, es kommt alles so wirklich raus, wie man es hört. Die kalifornische Singer-Songwriterin Joanna Newsom ist die einzige andere Musikerin, die mir eingefallen ist, die auch die Harfe einsetzt. Mhm. Sie macht das, seit sie 7 ist, also fast so ähnlich wie bei Ihnen. Ja. Was machen Sie ähnlich, was machen Sie anders vielleicht als Joanna Newsom? Ich glaube, Joanna Newsom, die ich sehr auch mag und sehr respektiere auch für was sie macht. Ich habe sie schon mehrmals live gesehen, super Konzerte. Setzt die Harfe noch, also jetzt von der Spieltechnik und so, sehr im klassischen Sinn ein. Und vom Sound her zum Beispiel. Das, als ich sie gesehen habe, das letzte Mal war sie noch mit einem großen Ensemble und so, und das waren eigentlich alles klassische Instrumente. Also ja, das ist etwas, das sie nicht macht. Was mich sehr interessiert, ist die ganze Entfremdung auch der Klänge, die aus der Harfe kommen und so. Und ihr die Songwriting-Stile sind natürlich auch ganz anders. Ja. Wie gehen Sie denn vor bei Ihren Songs? Was ist da wichtig jetzt gerade bei Ihrem Album Maps to Others? Die Texte schon eher im Vordergrund oder geht es Ihnen um den Sound oder ist es letztendlich beides gleich wichtig? Ja, es ist so ein bisschen beides und es sind auch, die Songs sind wirklich ziemlich unterschiedlich entstanden. Es gab welche, da war zum Beispiel eine inhaltliche Idee der Anfang und dann hat sich die Musik da dann darum gebildet sozusagen und dann gab es Songs, da war wirklich ein Drumbeat der Anfang und dann habe ich das so geschichtet oder ja, es ist etwas, das sich logischerweise bedingt gegenseitig irgendwie, aber bei mir ist es nicht, es ist wirklich, ich komme von so vielen Seiten dann zu diesen Endsongs, sie sind, deshalb klingen sie auch unterschiedlich sehr. Wie ist das? Legen Sie, also spielen Sie ganz normal in Konzerthallen wie alle anderen Musiker, wie Bands auch? Oder ist das schon so, auch weil es eben was Besonderes ist, dass da mit der Harfe gespielt wird, dass es vielleicht auch besondere Orte sind? Ich weiß nicht, zum Beispiel in Berlin spielen Sie jetzt in der Volksbühne, also an einem Theater eigentlich, das natürlich aber auch für sein Musikprogramm bekannt ist und sowas. Ja. Sind das besondere Orte oder? Also so an einem Ort wie der Volksbühne zu spielen, ist natürlich auch ein Highlight, aber ich spiele auch häufig in wirklich so normalen Musikclubs. Und das ist noch schön, auch an dieser Besetzung, da sie ein bisschen speziell ist, eröffnet es auch noch dann Türen zu wirklich Orten, die jetzt nicht einfach irgendeine normale, also ja, normale besetzte Band vielleicht engagieren würden. Mhm. Ja. Ist die Welt denn dafür bereit, für die Harfe nach wie vor? Was für Reaktionen bekommen Sie? Das hoffe ich. Ja, eigentlich sind die Reaktionen meist sehr positiv. Ich komme, also viele sind so, oh, ich habe noch nie sowas gehört mit der Harfe. Ich wusste nicht, dass man so Klänge erzeugen kann mit der Harfe und so. Aber es ist schon, es fühlt sich schon noch sehr an wie ein bisschen Pionierarbeit leisten. Was sehr dankbar ist, ist immer, wenn ich irgendwo ankomme und die Harfe mal auspacke, dann ist immer mal der Wow-Effekt. Muss ich eigentlich, manchmal denke ich, muss gar nichts machen. Ich kann sie eigentlich hinstellen und wieder gehen. Das Schöne ist doch, wenn dann auch noch gespielt wird. Ja. Linda Vogel, Maps to Others heißt ihr nächste Woche kommendes Album. Und wer sie live erleben will, heute Abend also in der Berliner Volksbühne, morgen und übermorgen in Bonn in der Bundeskunsthalle. Vielen Dank für den Besuch. Ja, sehr gerne.